Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Today's show is an encore presentation from the July 6, 2014 show. Und für seine Lässigkeit bekannt hat der Hamburger Udo Lindenberg nun sein eigenes Musical, nämlich Hinterm Horizont. Und dazu lade ich Sie jetzt ein, nicht zum Musical selber, sondern zu Stimmen zu diesem Musical. Und da habe ich die Macher für Sie. Das ist natürlich hochinteressant. Also ich war natürlich auch selber dort und davon werden Sie dann von meinen Eindrücken hören. Inzwischen ist das Musical in verschiedene Sprachen übersetzt, aber in Berlin im Theater am Potsdamer Platz ist es zu Hause. Das Publikum, ob Deutsch oder aus dem Ausland, kauft sich damit einen Blick in eine Ost-West-Geschichte, die rockig und ein bisschen schmulzig von den Zeiten der Mauer 1961 bis 1989 erzählt und natürlich auch der Zeit danach, die die Menschen trennte, diese Mauer, bis in die heutige Zeit, wo sie nicht mehr trennt, sondern da ist die Mauer ganz anders. Aber vielleicht gibt es da Barrieren, die wir auch erst erkennen müssen. Natürlich mag sich das nicht alles ganz so dargestellt haben, wie Autor Thomas Bussig es aufschrieb, aber eine Story ist es allemal, die zum ersten Mal Mauerbau und Mauerfall auf musikalische Weise aufbereitet und das natürlich mit der Geschichte von Thomas Bussig, die er auch selber miterlebt hat, er derjenige, der aus Berlin stammt. Mit Rock fand sich auch die DDR-Jugend zurecht, wenn auch Gruppen hüben und drüben unterschiedliche Orientierung haben mussten. Und da kam natürlich der Udo relativ ungelegen. Der war den Ostdeutschen etwas zu fetzig, zu rockig, zu lässig, zu westlich halt. Udo versuchte immer wieder in diese Ostwelt einzudringen und stieß an Grenzen der besorgten Regierung, besonders des Herrn Honecker. Bei Groupies stellte sich das Verbotene als Ziel und so fand unsere Heldin aus unserem Musical ihren Udo doch, wenn auch nicht unbedingt in Berlin. Und die Konsequenzen blieben dann leider auch für die freien Westler, beziehungsweise für den Udo besonders, für viele Jahre unentdeckt. Soviel zur Story, die sich auf der Bühne abspielt, die von einem enormen Udo Lindenberg Hut als Mittelpunkt eingenommen wird, nämlich diese Bühne und ein Bühnenbild, das eben zeigt, um wen es hier geht, den super, super, Superstar, dessen Markenzeichen Hut und Sonnenbrille sind. Zum Konzept haben wir Stimmen, die dieses Musical geschrieben, die Musik zusammengestellt und auf die Bühne gebracht haben und den Meister selbst, der hinter der ganzen Sache steht, Udo Lindenberg selbst nämlich. Und zunächst hören Sie mal zum Konzept des Projektes den Regisseur Ulrich Waller. Es war uns dann ein bisschen zu langweilig, nur ein reines Biographical zu machen, sondern wir dachten, da muss noch mehr mit den Songs zu machen sein. Und so ist dann eine Liebesgeschichte entstanden, die in beiden Deutschlands spielt. Und gleichzeitig kann man mit dieser privaten Geschichte eine Geschichte dieses Landes erzählen, nämlich dieses geteilten Landes, was viel mit der Stadt Berlin zu tun hat. Und das schien uns dann interessanter. Also Udo liegt immer ganz viel daran, dass es wahrscheinlich ist. Also zu fiktional durfte es nicht sein. Und so ist die Geschichte ja gespickt mit ganz vielen autobiografischen Details. Da wacht er auch sehr drüber, dass das die Fans nicht verwirrt oder dass die Figur Udo, die da plötzlich jetzt auf der Bühne auftaucht, nicht Sachen sagt oder Sachen macht, die man sich als Fan von Udo gar nicht vorstellen kann. Das Material der Songs, die man in dem Stück hört, geht von den frühen 70er Jahren bis nach heute. Also ganz viele Songs von seiner letzten Platte wird man auch hören. Und Udo Songs sind ja zeitlos, also sie sind ja nicht so zeitlich eingebunden. Es ist auch toll zu hören, wenn andere Schauspieler, also andere Figuren als Udo selber oder die Udo-Figur selber Udo Songs singen, weil dann verändern sich auch nochmal so bestimmte Bedeutungsebenen. Und erstaunlicherweise mussten wir fast nichts ändern in den Texten von den Songs, weil die passen in diese Geschichte rein, als hätte Udo sie dafür geschrieben. Und was macht Ihnen am meisten an der Sache Spaß? Also mir macht Spaß, mit welcher Lust die Schauspieler irgendwie um ihre Figuren kämpfen da auf der Bühne. Und mir macht auch Spaß zu sehen, dass so verschiedene Erzählelemente irgendwie unheimlich zusammengehen. Also dass so eine Szene, wenn dazu vorher oder danach oder manchmal auch währenddessen ein Video läuft oder dann jetzt, wenn die Band dazukommt und die Musik irgendwie ihre volle Kraft entwickelt und wenn dann jetzt auch das Licht, was dazukommt, langsam seinen Zauber hat. Also wie das dann plötzlich alles zusammengeht. Zu sehen, wie dann das, was man zuerst nur auf dem Papier sich ausgedacht hat, wie das lebendig wird und Realität wird, das zu sehen, das macht großen Spaß. Wie hat sich die Zusammenarbeit mit dem Autor Thomas Bussig gestaltet? Thomas Bussig war einer von den DDR-Fans, die richtig mit Udos Songs aufgewachsen sind und für die das wirklich was bedeutet hat. Und er gehörte auch zu denen, die dann in den Palast der Republik nicht rein durften. Udo hat gesagt, irgendwie, das muss mehr nach Straße klingen, das muss dirty sein, das muss direkt sein, weil das nehmen mir meine Fans nicht ab und die Leute, die mich kennen und die Leute, die das Material von mir kennen, die wollen das so haben, so wie ich selber auch singe. Also nicht, um mich zu kopieren, sondern den Ausdruck, der da drin dahinter steckt. Und er hat dann als musikalischen Leiter jemanden mitgebracht, Andreas Herbig, der seine letzte Platte gemacht hat, der also ein extremes Ohr dafür hat, irgendwie, dass das nicht zu musical-affin wird. Und jetzt haben wir eine spannende Mischung, weil es ist ein Rockmusical geworden und also es ist mehr als ein Konzert, sondern es ist wirklich eine richtige Geschichte mit Rockmusik. Und wie kam der Autor Thomas Bussig zu diesem Projekt? Von Lindenberg eigenhändig ausgesucht. Die beiden kannten sich und Bussig, der erst an einem schlechten Scherz dachte, als der Star ihn selbst anrief, konnte für das Projekt schnell gewonnen werden. Ein Musical mit Rock'n'Roll und Schnauze von Zweien, die diese Zeit erlebt hatten. Wie hat das alles begonnen? Eines Tages im Mai 2007 klingelte mein Telefon und da war ein Udo-Imitator offenbar am Telefon. Der erzählte mir was von einem Musical, was am St. Pauli-Theater entstehen soll und ich bin da als Autor vorgesehen und so weiter. Und dann fielen da aber auch Sätze, die mir bekannt vorkamen, also aus meinem Munde, die ich zu dem tatsächlichen Udo Lindenberg mal gesagt habe. Und da war mir klar, also ich habe es hier nicht mit einem Imitator zu tun, sondern wirklich mit Udo. Udo ist natürlich der ist was Besonderes. Also der hat eine Einzelstellung in der deutschen Rockmusik oder nicht nur in der Rockmusik, auch wirklich so in der Öffentlichkeit, so als Figur. Ja, es ist er eben 35 Jahre lang steht er eben für also ein loses Mundwerk, für eine Art von Respektlosigkeit. Ich finde, dass er sich zu einem Zeitpunkt für das Deutsch-Deutsche interessiert hat, als es eben überhaupt nicht auf der Tagesordnung stand. Also als die deutsche Einheit das Thema für Sonntagsreden war, ja, da hat er das wirklich ernst genommen. Und mit diesem Song Mädchen aus Ost-Berlin, also wo er dieses Leiden an der Teilung auf eine ganz einfache und nachvollziehbare Geschichte mal runtergebrochen hat und das eben so erzählt hat, also sein Kummer mit der Teilung, das ist sowas von nachvollziehbar und das ist eben auch gerade von seinem wirklich zahlreichen Publikum im Osten gedankt worden, weil da eben mal ein Westler gewesen ist, der die Mauer eben auch richtig scheiße fand, eben wie auch die meisten Ostler. Ich wusste ja nun auch, also gut, wenn die mich fragen, ja, also und ich bin aus dem Osten und habe eben immer so diese, sagen wir mit der Sonnenallee und so, da auch einige Duftmarken gesetzt, so was Beschäftigung mit der DDR angeht, ja. Dann werden die schon wissen, also wen sie da fragen. Und andererseits ist ja Udos Biografie, wenn man sich das anschaut in den 80er Jahren, sozusagen ein einziger und ein ständig sich wiederholender Versuch in der DDR zu spielen. Also das hat ja diesen Auftritt 83 gegeben und dann eben diese Hin und Her, ob Tournee oder nicht, dann dieser Briefwechsel mit Honecker und Pipapo. Also war mir schon irgendwie klar, damit musst du irgendwie was machen. Und dann habe ich mich dann eben so ein bisschen erinnert, ja, und mich eben auch so mit den Udo-Fans aus der Zeit so unterhalten, hab denen erzählt, was ich mache und dann sind mir da schon so ein paar Geschichten zugeflogen. Kurz gefasst, Es geht darum, also, dass es, ja, dass heute eine Zeitungsjournalistin das Mädchen aus Ost-Berlin sucht und findet. Und sie findet eben nicht nur das Mädchen aus Ost-Berlin, sondern sie findet da eben auch wirklich also eine große, aber verborgene deutsch-deutsche Liebesgeschichte, die eben auch Früchte trug, von denen ja, weder Vater noch Sohn bislang wussten. Und so gibt es dann eben im Finale nochmal einen großen Moment des Wiedersehens und auch eine Art von Familienzusammenführung. Ja. Es ist auf jeden Fall seine Musik, seine Erscheinung und auch seine Sprüche, also diese Udo-Sprech, das Udo-Sprech, ja, also das ist drin. Und wie wahr oder wie fiktional jetzt die Geschichte ist, wir lassen das ja alles offen. Wer Udo kennt, der kennt alle seine Moves, wie er singt, wie er steht und seine Bewegungen. Und auch die Stimme macht nun ein junger Schauspieler, Sänger, der wie so viele in Berlin türkische Wurzeln hat, Serkan. Und die Nase ist ein wenig gebogener als Udos, aber sonst ist alles wie eine Udo-Show. Nur, dass man eben immer wieder vom Lied zurück zur Geschichte findet. Das ist etwas Neues. Keine Bühnenshow, sondern eine Show mit Gesang. Was sagt der Musiksupervisor Andreas Herbig dazu? Er musste alle Songs in die Geschichte mit einbauen, was auch sehr gut gelungen ist. Udo ist ja auch, wie soll man das sagen, Udo ist eine, für mich eine BRD-Ikone. Also Westdeutschland wird eigentlich rockmusikmäßig von Udo Lindenberg repräsentiert, weil er der Erste war, der eigentlich Rockmusik mit deutschen Texten gemacht hat. Also er hat ja im Grunde die deutsche, junge deutsche Geschichte begleitet, immer begleitet mit seiner Musik. Und er war sonst so eine Ikone für Ostdeutsche und hat Ostdeutschland, also die DDR, auch so mit eingebunden in sein Denken. Irgendwie. Es gab eigentlich keine Westrocker oder keine Westmusiker, die so für die Ostdeutschen Musik gemacht haben. Ja, das war eigentlich ganz lustig, weil er kam ins Studio, um einen anderen Song noch aufzunehmen mit dem Freundeskreissänger oder für den Freundeskreissänger, glaube ich, und erzählte so nebenbei so, ja, jetzt machen wir auch noch ein Musical, ganz cool, und ich dachte so, ich habe mich gerade verhört. Udo und Musical hätte ich mir jetzt gar nicht so vorstellen können. Und aber es war dann, also es wurde relativ schnell klar, dass er das ernst meint und auch schon in Vorbereitung war. Und mir dann erzählte so von der Geschichte, und wo ich dann dachte, wow, nee, das könnte dann, also weil am Anfang habe ich gedacht, Udo Musical, das kann ich mir jetzt gar nicht so richtig vorstellen, weil es doch ein ganz anderes Genre ist, so. Und aber als er dann wirklich, also wir haben dann ein bisschen gelacht und meinte, nee, ist schon, das wird das größte Ding ever und so, wie er eben immer ist, so. Und meinte es auch ernst und hat mich eigentlich innerhalb von einer Stunde auch wieder total bezirzt und hat das irgendwie so cool und so charmant erzählt, wie er das eben immer macht, und auch die Story so ein bisschen angerissen, dass ich dachte, Mensch, so wie die sich das jetzt ausgedacht haben, auch Uli Waller mit ihm zusammen, und da wusste ich, da könnte wirklich irgendwie was Cooles, Neues draus entstehen. Dieses West Side Story auf deutsche Geschichte übertragen, sehr smarte Geschichte und sehr anrührige, große Drama, schöne Geschichte, was ja dann auch nicht nur was mit Udo zu tun hat, sondern eben so eine deutsche Geschichte als Musical ist. Ne? Also was es ja definitiv auch noch nicht gibt, irgendwie eine Liebesgeschichte über die Mauer hinaus, das ist schon auch ein bisschen Gänsehaut, und das fand ich irgendwie, das fand ich so cool, dass es eben nicht so jetzt, ja, wir machen eine Udo-Revue als Musical, sondern das ist irgendwie junge deutsche Geschichte. Mauerfall ist ja, wenn man darüber heute noch redet, ist ja trotzdem, wenn man es nicht zynisch sieht, eine Gänsehautgeschichte. Und das ist eigentlich auch meine Hauptaufgabe, dass man irgendwie so ein Bindungsglied hat zwischen der normalen Panik-Rock-Udo-Lindenberg-Welt und der Musical-Welt. Meine Aufgabe ist eigentlich hauptsächlich nur, da Udo ja nicht da ist, jetzt hier im Schaffensprozess, der kann ja einfach nicht jeden Tag hier sein, der hat ja auch noch tausend andere Sachen, ihn ein bisschen zu vertreten und zu sehen, dass man so ein Bindungsglied schafft. Und auch musikalisch eben zu sehen, dass es gar nicht nötig ist, die Songs völlig anders zu machen, weil sie im Grunde schon wie für viele Songs wie für ein Musical gemacht sind und man im Grunde mehr natürlich mit dem Regisseur zusammenarbeitet, wie kriegen wir jetzt die Songs mit der Geschichte verbunden, die Arrangements werden anders und es ist ganz viel dann für Musical-Freunde dabei, so aber, dass diese beiden Welten so zusammenkommen, ohne dass sie sich gegenseitig eliminieren, das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe. Also, dass auch Udo Lindenberg-Fans, die sonst sagen, in Musical gehe ich überhaupt nicht, dass man denen versichern kann, es wird schon eine Panikzeit geben auf der Bühne und es wird lindenbergisch sein und es wird ein cooles Musical werden und eine coole Rockshow und dass eben beides verbunden ist und dass die Musical-Leute eben auch da reingehen können und sagen können, das ist mal was ganz anderes, aber trotzdem genauso, wie ich das eigentlich mir erhofft habe irgendwie so. Udo ist nicht mehr so oft im Publikum in diesem Musical, schaut sich's aber gerne immer mal wieder an. Sein junger Doppelgänger Serkan macht die Sache sehr gut. Man kennt seine bekannte Stimme, die von Udo nämlich. Hier zum Schluss, was sagt Udo selbst zu seinem Musical? Erstmal war das natürlich etwas gewöhnungsbedürftig, so, aber nur ganz kurz, weil ich finde, Serkan macht es so vorherragend, ja, und er macht nicht Doppelgänger und er kopiert mich auch nicht und er hat seinen eigenen Stil, also ganz eigenwillig und so, ja. Ist ein wunderbarer Sänger, total super Sänger, ja. Und Darsteller und Tänzer und so, ne. Hat für minimal ein bisschen annektiert, ein bisschen geguckt und so, ne, ja. Aber er macht es so auf seine Weise, spielt er diesen Typ Udo, ja. Aus der Zeit oder eben auch aus der Jetztzeit spielt er unheimlich gut, ja. Eben so Jesse und so, das ist richtig rührend, ja. Ich sitze hier und habe hinter meiner Sonnenbrille auch die Tränen der Rührung, ja, oder auch die dicken Freudentränen und so, ne, ja. Und denke, Mensch, ist das ein Hammer, wie die das rüberbringen, ja. Das ist so, als würde ich das nochmal erleben oder so, als wäre ich da mittendrin, ja, ne, ja. Das sind so, ja, diese totalen Kontraste, ne? Stille Momente und dann ordentlich Rock'n'Roll, ja. Was sagen Sie zu einer Udos als Story als Musical statt immer Udo als Rockstar auf der Bühne? Ich habe mir gleich gedacht, es ist eine Fusion und so, das gab es ja auch überhaupt noch nie. Theater und Rockshow und Musical, ne, ja. Und wenn diese ganze Weltmeister sich zusammentun und sich ergänzen, dann kann das ein ganz großes Ding werden und so, ne. Und ich sehe, es geht auf, ja, es ist eine totale Novität, es gibt sonst in Musicals nicht so, ja. Dass eben diese verschiedenen olympischen Disziplinen sich da irgendwie treffen und vereinen, ja, ne? Und ich bin absolut happy mit der Besetzung. Na, so die Zeitungen, eine Udopie, haha. Fusion zwischen Theater und Musical und Rock'n'Roll. Schön, wer ein Fan ist, der wird's lieben. Wer sich fragt, ob dieses eine ganz besondere Geschichte ist, der kann mit der Berliner Story und der Mauer sicherlich sagen, dass die Trennung der beiden ein Großteil romantischer war, gerade weil sie sich nicht zueinander begeben konnten. Aber die Dramatik ebbt am Ende etwas ab, aber das vergisst man, CD und Poster und vielleicht auch, wer ganz tief in die Tasche greift, auch ein Udo Lindenberg Original von den Wänden, denn der Rockstar zeichnet sehr schön und man kann sich das also als Memorabilia mit nach Hause nehmen. Da hängt in einem so einem Bilderrahmen quasi ein Honecker-Foto und die besagte Jacke wird da natürlich besprochen sozusagen, die Udo Lindenberg Erich Honecker geschenkt hat, die Lederjacke und diese anderen Dinge, andere Memorabilia, seine Bilder und wie gesagt Dinge aus Fotos aus der Berliner Zeit von Udo Lindenberg im